Sie hörten Stephen King, Ihr wollt es dunkler. Aus dem Amerikanischen von Wulf Bergner, Jürgen Bürger, Karl-Heinz Ebnet, Giesbert Haafs, Markus Ingendey, Bernhard Kleinschmidt, Christoph Kurz, Gunnar Kwiesinski, Friedrich Sommersberg und Sven-Erik Wehmeyer. Gelesen von David Nathan. Regie Stefan von Zittlitz. Technik das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Eine Produktion von Random House Audio.